Das sind unsere Themen. Polizei Hoya sucht Zeugen, Flüchtlingsunterkunft weiterhin friedlich und TKW gewinnt erneut. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Carolina Pfau. Die Drehstromleitung von Stade nach Landesbergen soll nach dem neuen Erdkabelgesetz teilverkabelt werden. Diese Auskunft bekamen die heimischen Bundestagsabgeordneten Axel Knörich und Mike Beermann auf eine Anfrage an den Präsidenten der Bundesnetzagentur. Ob der Neubau der Stromleitung in der alten Trassierung oder mit neuer Trassenführung erfolgt, wird noch geprüft. In der Flüchtlingsunterkunft des Deutschen Roten Kreuzes im Nienburger Ortsteil Langendamm ist es nach wie vor friedlich. Trotz immer wieder neu ankommenden Hilfesuchenden sei die Situation ruhig, berichtet Unterkunftsleiterin Kira Helena Borghorst. Situationen, die an die Kölner Silvesternacht erinnern, gebe es hier nicht. Absolut nicht, überhaupt nicht. Wir haben auch alleinreisende Männer, die sind alle so lieb und helfen. Also da ist nie was passiert. Ist alles sehr entspannt. Wir haben ganz viele Familien, ganz viele Kinder. Ist natürlich laut, aber es ist keiner, der sich streitet, keiner, der aufmuckt. Ist echt angenehm, da zu arbeiten. Also momentan haben wir, ich sag mal, alle 2 bis 3 Wochen immer mal so einen Bus gekriegt und davon sind auch fast alle immer geblieben. Zu einem Diebstahl kam es gestern in Hoya. Ein junges Pärchen betrat gegen 14 Uhr eine Fußpflegepraxis an der Langen Straße in Hoya und bat um eine Unterschrift für Taubstumme. Die Inhaberin verwies sie und bemerkte anschließend den Verlust von Bargeld. Die Frau und der Mann flüchteten in einem schwarzen Ford mit Dortmunder Kennzeichen auf der Langen Straße in Richtung Weserbrücke. Die Polizei Hoya hofft nun auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Basketball-Bezirksliga kommen die Nienburger TKW-Spieler ihrer Pflicht nach und gewinnen beim Tabellenletzten mit 67:60. Der TKW festigt somit seinen 4. Tabellenplatz. Eine weitere Niederlage gab es für die Hoya Dukes. Mit 52:84 mussten sich die Grafenstädter den Hannover Dragons geschlagen geben. Der Anschluss ans Tabellenmittelfeld droht somit zu reißen. Aktuell steht Hoya auf dem 6. der 9 Plätze. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.